Ich brauche einen Kaffee, Kaffee, Kaffee, Kaffee. Es ist zu früh am Morgen für diesen Podcast. Ich brauche einen Kaffee, Kaffee, Kaffee. Der ist schon fertig. Oh, wie schön. Kaffee. Zwei Personenhaushalte mit Anne und Ruben. Der Podcast aus dem Doppelbett. Fühle mich gerade wie bei Stromberg. Weißt du, da gibt es doch immer diese Einspieler zwischen den Szenen, wo dann die Putzfrau den Müll rausbringt oder die Kaffeemaschine läuft. Das war gerade gleiches Feeling für mich. Geil. Ja, ich kenne ja Stromberg nicht so gut. Aber trotzdem geht mir der Humor irgendwie auf die Nerven. Mhm, Das ist irgendwie so deutsch. Und vielleicht liegt es auch an meinem Humor. Es liegt an deinem Humor. Ich kann verstehen, dass das nicht dein Humorzentrum trifft. Ja. Ja. Das ist gut. Ja. Ich war ja sehr großer Fan. Ich weiß. Ja, aber es hat abgenommen mit der Zeit. Dafür Tatortreiniger. Tatortreiniger, das ist es. Bin ich großer Fan. Ist jetzt direkt schon dein Tipp der Woche? Zieht euch den Tatortreiniger mal rein. Das ist echt cool. Das ist eine coole Serie. Allein wegen Bjarne Mädel. Also alles mit Bjarne Mädel wird eigentlich zu Gold. Ja, der ist echt süß. He's a cutie pie. Ja. Ja, Leute, herzlich willkommen zu Folge 9. Die Reihenfolge ist jetzt gerade ein bisschen umgewürfelt worden. Ja. Der Tipp der Woche von Ruben ist der Tatortreiniger. Okay, haben wir das schon mal notiert. Wir nehmen heute an einem Morgen auf, was uns ganz schön aus der Bahn wirft. Wir haben es nicht hingekriegt, irgendwie es früher hinzukriegen. deshalb sitzen wir jetzt hier wieder mit Kaffee statt mit Wein. Das ist eigentlich eine Schande. Eigentlich können wir es auch direkt den Kaffee-Podcast nennen, wenn wir das jetzt gar nicht mehr abends aufzeichnen, weil abends immer irgendwas ist. Ja. Ich weiß auch nicht, es hat sich jetzt so ein bisschen so entwickelt, weil ich irgendwie, ja, zu spät geplant habe. Ja? Mein Wochenende. Hey, Ruben, was geht ab? Ey, bist du da? Bist du klar? Bist du startklar? Ey, bist du da? Ich trinke mein Wasser und schwitze in der Ritze. Es ist sehr heiß. Wir sind Fleiß. Ich habe heute keine Lust auf rausgehen, denn es regnet. Ah, okay, okay, okay. Gebt ihr den Freestyle. Ah. Wir haben kein Geld. Sehr guter Trumpel, einfach so. Wir haben kein Geld. Ende. Ja. Die perfekte Message. So true. Ja, liebe Leute, ich wollte einfach mal damit anfangen und euch sagen, wie cool ihr seid. Ihr seid so cool. Aber warum sind sie cool? Naja, sie sind einfach cool. Es sind einfach coole Menschen, die uns hören. Okay. Ich meine, ihr gebt uns schon von Anfang an so viel Feedback, damit hätten wir wirklich nicht gerechnet. Und es wird immer mehr und ein großes Merci beaucoup dafür, dass ihr uns so viel schreibt und von euch hören lasst. Das ist wirklich sehr schön. Es macht uns wirklich total viel Spaß, diesen Podcast zu machen. Und es macht vor allem so viel Spaß, weil ihr auch so viel Spaß daran habt. Ihr seid so aktiv auf Instagram, das ist wirklich total cool. Also falls ihr uns da noch nicht folgt, macht das mal. Da passiert nämlich alles. Also da lade ich immer hoch alles rund um die Folgen und was wir sonst noch so machen. Und ich mache unlustige Stories und manchmal auch lustige Stories. Es geht so. Ja, ich werde manchmal schon ein bisschen eifersüchtig, muss ich sagen, dass du so viel Zeit mit unserer Community verbringst. Verbringst? Ja. Du bist ja echt Tag und Nacht am Rödeln dafür. Und ja, das macht aber halt auch Bock. Respektiere ich total. Das ist sehr nett. Ja. Wenn ihr kein Instagram habt, dann könnt ihr uns auch gerne eine Mail schicken an mail@zweipersonenhaushalt.de. Und auf iTunes freuen wir uns extrem immer über diese süßen Bewertungen, die ihr uns schreibt. Also falls ihr da noch keine geschrieben habt, setzt euch doch mal hin und gebt uns ein paar Sterne. Vielleicht 3. Wow. Thank Oder you. Auch 4. Ja, es hat immer noch keiner einen Hate-Kommentar geschrieben. Ärgerlich. Aber vielleicht muss man das auch nicht. Warum wollten wir nochmal, dass das jemand macht? Naja, weil ich dadurch erkenne, dass es ankommt. Also weil ja nicht alles allem gefallen kann. Okay, ja, ich weiß, was du meinst. Also das Thema haben wir in der Band auch manchmal so. Wir denken uns, wenn jemand unsere Musik richtig dissen würde, einfach so, sich richtig auf Facebook aufregen würde darüber, was für scheiß Musik wir doch machen, dann hätten wir echt eigentlich ein Ziel erreicht, weil dann hätte es irgendwas ausgelöst. Aber dazu sind wir, glaube ich, einfach zu irrelevant. Ja, genau das ist es ja. Genau das ist es. Die Leute regen sich ja nur über Sachen auf, die wirklich sie tangieren. Ja, genau. Vielleicht müssen wir mehr provozieren auch. Wir könnten ja mal zum Beispiel eine Folge über Religion machen. Ich glaube nicht, dass wir das tun sollen. Einfach mal so richtig unpopular Opinions raushauen. Das ist ja auch gerade der Sinn von diesem Podcast, dass der einfach nicht zu ernst genommen werden sollte. Ja, deshalb ja. Wo man einfach frei Bullshit labern darf. Ja, klar. Aber natürlich Bullshit, der auf unserem Grundgesetz basierend okay ist. Ja, um das mal so auszudrücken. Ja, auf unserem Grundgesetz basierend wäre es ja voll okay, einfach mal ein bisschen Bullshit über Religionen zu labern. Ja, willst du das machen? Nee. Ja, siehst du? Weil jedem klar ist, was jetzt kommt. Das ist ja vollkommen uninteressant. Ja, genau. Ey, aus dieser neuen Rubrik von letzter Folge, Sexstellung der Woche, ne, hat sich ja quasi eine zweite neue Rubrik entwickelt, nämlich Ruben Rubens. Also die findet außerhalb des Podcasts statt. Da malt Ruben dann nochmal die Sexstellung der Woche und ich filme das und wir laden das auf Instagram hoch. Das Dumme ist, dass Instagram die Videos auf eine Minute beschränkt und sich Ruben extrem beeilen muss. Extrem beeilen, und da gehen mal so ein paar wichtige Geschlechtsorgane auch mal flöten in der Hektik oder ein paar Arme. Oder plötzlich liegt der Boy nicht auf dem gemalten Kissen. Aber warum auch? Das Kissen ist nur Deko. Hauptsache, es gibt ein Kissen. Es ist nur ein Dekokissen gewesen. Ja, wichtig. Mal sehen, wie du in einer Minute die Sexstellung machst. Wenn ich das machen würde, dann wäre es halt nicht so witzig, weil das sehe halt gut aus. Oha! Burn! Add water! Okay. Ich bin sehr stolz, muss ich sagen, auf die Zeichnung. Ja, ich auch. Ich habe nämlich viel Schlimmeres erwartet. Voll. Ich habe mir echt auch Mühe gegeben, muss ich sagen. Genau, und Ruben zeichnet jetzt jede Woche für euch die Sexstellung der Woche, die wir hier im Podcast belabern. Und wir posten dann zusammen mit dem Video auch eine Rezension auf Instagram, wie wir diesen Test durchgeführt haben, wie die Sexstellung so war und bewerten mit ein paar Sternchen. Hast du es eigentlich schon gepostet? Ich verfolge ja nichts. Hä, bist du total bescheuert? Oh Mann, das ist so unnötig. Nee. Seht ihr, Leute, wie ich hier unterstützt werde mit diesem Instagram-Account, wo ich meine komplette Freizeit reinstecke und gar nicht mehr meine Abschlussarbeit schreibe, die ich total schon in die Tonne treten kann. Und wer fragt mich gerade tatsächlich vor dem Mikrofon, ob ich das hochgeladen habe? Ich höre immer nur Mimimi. Ja, ohne Witz. Da sieht man mal, wo man steht, ne? Nee, aber würde mich interessieren, wie so Leute darauf reagieren. Ja, die fanden es alle ziemlich geil. Ja? Ja. Cool. Aber wir haben ja dann auch gedacht, also du hast gedacht, als wir an einem Abend hier gequatscht haben und Wein auf der Couch getrunken haben, wie wäre es eigentlich, das auf eBay zu stellen? Ja. Weil eBay ist tot, Leute. eBay ist noch toter als Facebook. Und wir haben uns gedacht, wir versuchen, eBay zu retten. Wir starten einen Rettungsversuch. Wir laden Ruben Rubens Werke auf eBay hoch, wo ihr sie dann ersteigern könnt. Nicht wegen dem Geld, sondern einfach nur aus Gag. Wir wollten nämlich eigentlich das Startgebot bei 1 Cent machen, ne? Also, dass wir wirklich quasi draufzahlen müssen, weil wir machen den Versand kostenlos. Aber eBay sagt, nee, Startgebot 1 Euro. Geht nicht niedriger. Finde ich schon ganz schön happig für so ein Ruben Rubens Original. Und das heißt, wenn wir dann 70 Cent bezahlen würden, dann hätten wir noch 30 Cent übrig. Was sollen wir mit denen machen? Können wir uns eine Birne von kaufen? Esse ich dann morgens zum Frühstück. Ja, also ich meine, ich würde mich einfach freuen, wenn die Bilder rausgehen. So, ne? Ja, aber es kauft halt niemand. Ja. Es ist ein bisschen gefloppt. Wollen wir es verschenken einfach? Ja, wir könnten es auf eBay Kleinanzeigen verschenken. Aber auf eBay Kleinanzeigen ist auch wieder so, das ist immer so regional. Dann findet man das gar nicht, wenn man irgendwie in Berlin wohnt oder so. Nee, du musst halt dann in Frankfurt anklicken. Ja. Oder so. Auf jeden Fall, vielleicht liegt es auch daran, dass die Leute nicht ihre Adresse rausgeben wollen. Kann ich auch verstehen, obwohl wir natürlich nichts mit der machen. Oder wir scannen es einfach ein und die Leute, die es haben wollen, schreiben uns. Ganz ehrlich, ich würde es auch noch nicht mal für 30 Cent kaufen. So ein Schwachsinn. Wir lassen das einfach. Ja, okay. Ich fand's halt eine lustige Idee, dass wir das einfach rausschicken an irgendwelche Leute, die es einfach haben wollen. Aber ja. Es wollen vielleicht keine Leute haben. Vielleicht habe ich mich einfach überschätzt. Eben, es ist halt einfach ein Scheiß. In meinem künstlerischen... Da hattest du einen kurzen Höhenflug. Ja. Genau, ich hatte endlich mal ein Erfolgserlebnis, was bildende Kunst angeht. So, ja, also, total. Das ist auch echt ein Meisterwerk. Hatte ich ja noch nie. Ja. Also ich war ja auch immer im Kunstunterricht echt unterste Schublade. Ne, nur Vieren, Fünfen und Sechsen eingesammelt. Und jetzt dachte ich mal, das wär's, jetzt kommt der Durchbruch. Ruben Rubens, bald auch in ihrer lokalen Galerie. Richtig exklusiv. Auch nur Bleistift auf Papier. Auf so einem Altpapier, so gelocht. Genau, auf der Rückseite noch schön irgendwelche anderen Sachen, die ja uninteressant sind. Ja, irgendwelche alten Noten oder so waren auf der Rückseite. Ja. Ja, oh Mann. Ja. Naja. Aber okay, man muss auch mit Rückschlägen umgehen können, Leute, wenn man Künstler ist. Sonst bringt man es nicht. Ich meine, du startest jetzt von Zero. Ja. Maybe to Hero. Maybe. From Zero to Hero. Oh. Okay, also dieses eBay-Projekt wurde kurz ausprobiert, ist schon direkt wieder gestorben. Das liegt nicht an euch. Es liegt an euch. Okay. Na, es liegt vor allem an eBay, glaube ich, oder? Es liegt an eBay, es liegt an Rubens Überheblichkeit und an euch. Okay, haben wir das auch geklärt. Genau. Wir werden es jetzt einfach nur noch zeichnen. Und auf Anfrage verschicken. Genau, auf Anfrage. Wenn ihr sowas haben wollt, schreibt uns doch einfach. Schreibt uns das mal. Wir verschicken es gerne, sogar das Original. Total. Ich würde mich echt so derbe freuen, wenn das in irgendeiner WG-Küche hängt, ne? Und irgendjemand beömmelt sich einfach darüber, dass das an irgendeinem Kühlschrank hängt und niemand weiß, was das eigentlich sein soll, was für eine Scheißzeichnung das ist, warum die da hängt. Das würde ich halt richtig feiern. Ja, ja. Okay. Genauso also, habe ich mir das halt auch vorgestellt. Ja, genau. Einfach mal meinen Traum wahr machen, Leute. Einfach mal ein bisschen... Bringt ihn mal in die Welt hinaus, genau. Den Ruben. Er hat so wenig gesehen. Er muss jetzt mal ein paar WG-Küchen sehen. So ist es. Naja, dann schreibt uns einfach. Das ist eh so doof mit diesem eBay-Link. Instagram erlaubt keine Links in den Beschreibungen und dann müsstet ihr das auf eBay suchen. Zwei-Personen-Haushalt, Sexstellung, dann findet man es wahrscheinlich. Ja. Aber es ist alles irgendwie so dumm, umständlich. Das macht doch niemand. Ja. Okay. Haben wir gescrapped. So, jetzt mal zu meiner Story. Ich habe ja auf Instagram so ein Foto hochgeladen von mir mit so einer Leuchtkugel vor meinem Gesicht. Da kann man so ein bisschen sehen, was ich für eine Frisur habe. Mhm. Nämlich die gleiche wie Ruben. Mhm. Nämlich einfach abrasiert. Kurze Haare. Wir setzen uns einfach einmal im Monat in die Badewanne und scheren uns die Köpfe, ja? Also mit so einem Aufsatz, 12 mm und dann wird das einfach geschoren. Dann geht das rund. Wir sind einfach dann zwei Schafe an dem Tag, so. Und das machen wir immer selber. Das wächst dann halt raus, weil das alles gleich lang ist, wächst es dann an den Seiten so über die Ohren, so. Es sieht dann so ein bisschen doof aus, wenn es dann zu lang wird. Weil dann ist das nicht mehr rund, weil oben liegt es dann an und an den Seiten steht es irgendwie ab. Also meine Haarstruktur, es liegt an meiner Haarstruktur, bei dir sieht das nämlich anders aus. Ja, aber auch bei mir wird es natürlich irgendwann dann komisch. Ja, bei dir wird es einfach nur lang, bei mir steht es komisch ab. Man sieht halt, dass es alles gleich lang ist und das jetzt nicht ein Friseur gemacht hat oder so. Ich hätte gern deine Haarstruktur manchmal, weil meine sind so stark, dass sie einfach immer nur abstehen. Die können nichts anderes. Ja, aber das ist auch eigentlich... Partyhaare. Aber das ist voll geil. Ich bin eigentlich eher auf deine Haarstrukturen neidisch. Wollen wir tauschen? Ja, einfach. Man will immer das, was man nicht hat, ne? Ja, auch nicht also ich so hätte geil. Auch einfach mal gerne Haare, mit denen man Sachen machen kann, die nicht einfach nur abstehen. So. Aber was würdest du denn machen wollen mit denen? Naja, es wäre doch einfach mal schön, wenn die anliegen würden. Okay. Ich sehe uns echt sehr oft ein bisschen igelmäßig aus. But I like it. So, also, Neulich sitze ich dann einfach in der Mensa, minding my own business, eating my own food, thinking of sex, I don't know. Plötzlich kommt so ein Mädel zu mir und meint, und dir schneide ich jetzt kostenlos die Haare. Ich so, okay, sehe ich so scheiße aus, dass du jetzt auf mich zukommst und mir einen kostenlosen Friseurtermin anbietest. Es war halt schon rausgewachsen, ja. Also das war eine Friseurin und dann hat die halt irgendwie Modelle gesucht für Kurzhaarschnitte, ja. Die war, glaube ich, schon fertig mit ihrer Ausbildung, hat trotzdem, wollte sich irgendwie auf kurze Haare spezialisieren oder so. Ja. Und dann habe ich auch direkt gedacht, ja, okay, cool. Die macht bestimmt was Geileres als ich in der Badewanne damit. Why not? It's for free. Ja. Habe ich auch direkt 2 Tage später einen Termin bei der gemacht. Und das war in so einem richtig fancyen Friseur. Das war so 2-stöckig mit Jacke abnehmen am Eingang. So kriegt man die Jacke abgenommen. Der Chef hatte so eine Glatze, was ich immer ziemlich witzig finde bei Friseurchefs. Und hat irgendwie 150 Euro für so einen Schnitt genommen. Okay, krass. Und dann kriegst du ja ein Getränk angeboten bei den guten Friseuren, ne? Klar. So, und ich so, okay, ich habe noch nie ein Getränk genommen, weil ich erstens schon seit Ewigkeiten nicht mehr beim Friseur war, sondern immer an der Badewanne. Zweitens, wenn ich mal bei einem Friseur war, dann war das so ein 10-Euro-Friseur, wo du einen Scheiß kriegst. Und drittens, wenn ich mal gefragt wurde, habe ich nichts genommen. Und jetzt dachte ich mir so, boah, das war morgens. Ich nehme jetzt einen Kaffee. So wie ich mir auch gerade einen Kaffee gemacht habe, habe ich gedacht, so jetzt einen Kaffee. Das so hast du mich erstmal gefragt, was für ein Kaffee? Ich so, wie, was für ein Kaffee? Ich habe unterschiedliche Kaffees. Was ist denn das hier? Ist das ein Kaffee? Mhm. Dann hatte sie eine Palette von unterschiedlichen Kaffeesorten. Ich so, what? Die hat wahrscheinlich einfach so eine riesige Kaffeemaschine, die alles kann oder so. Ja. Und dann hat sie mir so ein Mini-Tablett gebracht mit dem Kaffee, mit einem Keks und jetzt kommt's mit einem Glas Wasser dazu. Ui, machen, ui, ui. Machen das nicht die italienischen Cafés so mit so einem Glas Wasser zum Espresso oder ja, so? Ja, voll, genau. Und jetzt kommt's mit einem Tütchen, Plastiktütchen, wie so ein Ketchup-Tütchen mit Zitronengelee oder Zitronensaft. Für was soll das denn sein? Ja, du kannst es dann aufmachen wie so ein Ketchup-Tütchen und schüttest den Zitronensaft, ungefähr 0,001 Milliliter, in das Wasser. Lol. Und jetzt frage ich mich, hat das jemals einer gemacht? Alter, das habe ich ja noch nie gesehen. Das sah auch gar nicht lecker aus. Auf Zitronenwasser dann hast zu deinem Kaffee. Genau. Aber der Sinn von dem Wasser zum Kaffee ist doch, dass wenn du Kaffee getrunken hast, dass dann das Wasser total süß schmeckt, weil der Kaffee irgendwie so bitter war. Ja, genau. Und dann das Wasser ist irgendwie so voll geil und das hydratet dich auch noch, dass du nicht irgendwie austrocknest. Ja, dachte ich eigentlich auch. Und dann willst du doch nicht, dass das dann sauer schmeckt, das Wasser. Vielleicht ist es für Leute, die das dann getrennt trinken, so erst ein Kaffee und jetzt noch ein schönes Zitronenwässerchen. Noch ein Wasser mit Geschmack. Ja, das ist es. Genau. Und es sah halt auch gar nicht geil aus. Hätten die mir da jetzt so eine Zitronenscheibe hingelegt, ja, da hätte ich mir es am Ende sogar ins Wasser gedrückt. Aber das sah aus wie eine Ketchup-Tüte mit Zitronensaft drin, das habe ich noch nie gesehen. Wer macht denn sowas? Vor allem richtig, richtig wenig. Und da ist mehr Müll dran als Saft und Oh, da komme ich aber gerade auch auf eine Story, ne? Das regt mich gerade so ein bisschen auf mit diesem Zitronenscheiß, einfach weil es halt sau die Umweltverschmutzung ist, sau unnötig, so ein kleines Plastiktütchen für so eine Kacke. Da muss ich gerade an was denken, was mich gestern schon wieder echt den halben Tag lang abgefuckt hat. Wir haben ja unseren Proberaum in einer Einrichtung. Ich sag jetzt mal nicht, was für eine, aber es ist auf jeden Fall eine Art Event-Location. Ja. Es gibt natürlich auch Toiletten da drin, für, weil da auch Besucher dann immer kommen und alles Mögliche, ist ja klar. Und in den Toiletten hängen halt auch Sachen, um dir die Hände abzutrocknen, nach dem Händewaschen. Und bis vor einem halben Jahr oder so waren das diese Handtuchrollen, weißt du, wo du dann dran ziehst die und dann kommt ein neues Handtuch rein. Und dann, wenn das fertig ist, dann tust du es in die Waschmaschine und dann ist wieder wie neu. Ja, jetzt ist Papiertücher. Voll die coole Sache. Und dann haben die vor einem halben Jahr ungelogen einfach alle von diesen echt klugen Systemen, die echt super umweltfreundlich sind, gegen fucking Papier-Handtuchspender getauscht. Ja. mit so einem Sensor, dass du dann deine Hand dran halten kannst, ja, und dann kommt der Scheiß, das scheiß Papier da raus. Ist in der Uni auch und überall. Seitdem die da hängen, sind immer die Mülleimer voller Papier, natürlich. Natürlich. Das ist so eine scheiß Papierverschwendung. Ich raste nochmal aus. Vor allem, wer ist auf die Idee gekommen? Ja. Ja, Leute, wir haben jetzt hier so ein richtig geiles, modernes, umweltfreundliches System. Lasst das mal austauschen und für richtig viel Geld mindestens 20 von diesen Papierspendern kaufen, wo wir dann auch immer neues Papier kaufen müssen und das dann einfach wegschmeißen. Was ist das für eine Kacke? Da könnte ich mich jetzt wirklich echauffieren. Das war wahrscheinlich einfach denen zu anstrengend, das immer in die Waschmaschine zu tun. Ja, aber das müssen die doch gar nicht machen. Die haben doch Angestellte, die das machen. Ja, dann musst du halt einen Angestellten haben. Ja, haben sie ja auch. Die haben ja eh irgendwie Putzkräfte, die da die Toiletten sauber machen. Aber und was sollte es sonst für einen Grund geben? Es liegt bestimmt einfach daran, dass diese Waschungen denen zu ätzend waren. Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Das ist der einzige Grund, warum Papiertücherspender einfacher sind, also simpler. Aber du musst ja dann immer den ganzen Müll rausbringen und du musst auch, du musst ja auch da die Papierrollen wechseln. Macht es mehr Arbeit, ja. Und die haben auch dann voll oft Fehlfunktionen, dass das Papier sich verstopft. Das ist schon eine Kacke. Und ganz ehrlich gesagt mal, diese Entscheidung, dass jetzt diese Handtuchspender gegen die Papierspender ausgetauscht werden, hat doch garantiert jemand getroffen, der in seinem täglichen Leben nicht dann diese Handtücher wechselt. Ja, natürlich. Also es war doch irgendein komischer strategischer Grund bestimmt. Als ob die Putzfrau das entscheidet, was da für ein Ding hängt. Eben. Ja. Sag ich doch. Ja, das finde ich auch super nervig, so eine rückschrittliche Entscheidungsscheiße immer. Das passiert echt so oft, wo man so denkt, ja, wir sind kurz vorm Orgasmus und dann so, nee. Nee, doch nicht. Lass mal aufhören. Lass mal einfach Zähne putzen, ab ins Bett. Ja. Das Einzige, was man dagegen machen kann, ist nur ein Papiertuch nehmen. Klar, aber irgendwie. Und nicht fünf oder gar keins nehmen und irgendwie, wenn man jetzt gerade nicht was anfassen muss, was nicht nass werden darf, kann man auch mal kurz mit nassen Händen rumlaufen oder an der Hose abklopfen. Ja, klar, kann man schon. Oder auch einfach mal ein Handtuch von zu Hause mitbringen und es da hinhängen. Ja, das geht schlecht, weil das ist ja so schon so ziemlich öffentlich. Ja, ist ja nicht eure Privattoilette, ja, stimmt. Aber ja. So. Zurück zu meiner Friseurgeschichte. Ich habe jetzt da dieses Tablett stehen mit diesem Kaffee. Jetzt schneidet mir die Frau die Haare. Oder das Mädel, die war jünger als ich. Also, excuse me. Wo kommen wir denn dahin? Bei Leuten, die jünger sind als ich, sage ich ja nicht Frau. Excuse me. Das Tablett steht auf so einem kleinen Beistelltischchen neben dem Friseurstuhl. Gerade so, dass man es nicht einfach greifen kann, den Kaffee, sondern dass man sich vorbeugen müsste, um an den Kaffee zu kommen. Mhm. Ist gerade so einen halben Meter zu weit weg gewesen. Das ist schon mal unpraktisch. Ja, aber den kann man auch nicht verstellen, den Tisch, weil der ist an der Wand angeschraubt. Natürlich. Na klar. So Sachen, die gut aussehen, aber einfach die Funktion nicht erfüllen. Naja, jetzt ist das so bei einem Friseur. Es ist ungefähr der Ort auf der Welt, wo die meisten Haare zusammenkommen. Ja, das könnte sein. Erstens schneidet sie mir die Haare vom Kopf. Zweitens föhnt sie ständig irgendwelche Haare vom Boden weg und von meinem Gesicht weg und von meinem Kopf weg, von meinem Umhang weg. Die ganze Zeit kommt dieser scheiß Föhn zum Einsatz. Das führt dazu, dass die ganze Zeit Haare in der Luft sind. Das merkt man eigentlich gar nicht, wenn man da sitzt, weil es ist jetzt nicht so eine Wolke von Haaren, aber es schwirren die ganze Zeit einzelne Haare rum und sie setzen sich permanent in meinen Kaffee. No, nee. So, und jetzt erzähl mir mal, was das soll, dieses Trinken beim Friseur. In jedem Getränk, das ich gesehen habe, sind Haare. Also das trinkst du das dann einfach nicht und es ist nur Deko und Höflichkeit? Ja. Was soll das denn? Ich möchte den Kaffee doch trinken. Ja. Also nehme ich den Löffel, weil da war eine Schaumfläche oben auf dem Kaffee drauf, nehme ich einfach den Löffel, heb den Schaum ab und trinke meinen Kaffee, weil in der Flüssigkeit waren noch keine Haare. Ja. Und dann trinke ich den. Und jetzt, Leute, jetzt ist die Frage, wann trinkst du den? Wenn du dich dafür vorbeugen musst, die ist permanent an deinen Haaren. Ich bin ja so eine, ich frage das dann einfach. Hast du sie dann darauf angesprochen? Ich saß dann da so, der Kaffee steht ein bisschen weit weg. So, ja. Wie mache ich das denn jetzt? Ich möchte den ja trinken und ich möchte aber nicht die ganze Zeit, dass du dafür unterbrechen musst. Und sie so, ja, das Problem haben wir dauernd. Beug dich einfach vor, ich merke das dann schon. Trink einfach, wann du willst. Und ich denke mir so, ich trinke doch nicht, wann ich will, wenn die gerade mit dem Rasierer an meinem Kopf ist. Und ich beug mich so vor. Hallo? Marshall-Situation. Ja, dann. Klassische Marshall-Situation wäre das dann. Krass. Und dann habe ich mich halt immer, wenn sie gerade für eine Sekunde die Schere hochgenommen habe ich mich dann kurz... Schnell vorgebeugt. Kurz einen Schluck Kaffee getrunken und wieder zurückgelehnt. Und das war richtig hektisch. Also es war einfach unentspannt. Nicht chillig. Und man trinkt das ja da, um irgendwie sich wohlzufühlen und zu relaxen. Ja, ja. Und es war einfach, hat alles einfach unrelaxter gemacht. Ja. So, diese Kaffeesituation. Bitte schreibt mir mal, Leute. Habt ihr dasselbe Problem beim Friseur? Erstens, dass ständig Haare im Kaffee sind. Zweitens, wann zur Hölle trinkt ihr den? Aber guck mal, es gibt doch eigentlich eine relativ einfache Lösung. Was denn? Dafür. Man müsste einfach nur die Getränke abdecken. Es müsste einfach irgendein kleines Ding geben, was du da drauflegen kannst, wenn du es nicht trinkst. Wie so ein Teesieb. Ja, zum Beispiel ein Sieb oder auch einfach wie so ein, man könnte auch einfach, sieht jetzt vielleicht nicht so toll und schick aus, aber man könnte auch einfach eine Untertasse nehmen, eine kleine. Ja, das muss ja stylisch aussehen. Die oben draufstehen. Ja, okay, aber dann kann man doch irgendwie einfach was Kleines entwickeln. Man kann sowas bestimmt auch selbst machen. Boah. Und dann noch das Logo vom Friseur da drauf drucken. Boah. Ne, das wäre doch sau intelligent. Boah, du machst hier gerade Dinge, Welten auf für mich. Ja. Das wär's doch. Warum ist da noch niemand drauf gekommen? Ja, vielleicht haben sich einfach Leute noch nicht genug darüber aufgeregt. Wehe, Leute, wehe, ihr klaut jetzt diese Idee und macht ein Startup und verdient Millionen. Nee, Leute, das ist jetzt hier offiziell mit Patent. Genau. Ich melde das auch direkt an. Wir patentieren das hiermit öffentlich. Die klassische Friseurschutz vor Haaren Konstruktion. Patentiert bei Ruben Rums. Ruben Rums. So ist es. Genau, also das würde Problem Nummer 1 schon mal lösen. Aber wenn man sowas hätte. Aber nichts, was ein Weg ist, da wären wir beim Müllproblem, sondern etwas, was wiederverwendbar ist, was man einfach kurz abspült. Einfach in die Spülmaschine. Weil da ist ja nur Wasserdampf dran. Drauf. Richtig. So, das haben wir also schon gelöst. Und dann Problem Nummer 2, du kommst nicht dran. Kenne ich das Problem. Ich habe das auch schon mal gehabt mit so Tee und so beim Friseur, ne? Aber dafür könnte man doch einfach so ein kleines rollbares Tischchen nehmen. Beistelltischchen. Ja, das war für die zu uncool. Die muss natürlich um dich rumlaufen, ne? Aber trotzdem könnte man noch so ein kleines rollbares Ding haben. Man könnte eigentlich, du musst wissen, das war so ein richtiger Designer-Friseur. Das war alles so mega fancy und steril. Da wäre jetzt so ein Ikea-Beistelltischchen total uncool gewesen. Ja. Man könnte doch einfach an diese großen Friseursessel-Stühle-Dinger, wie bei den Campingstühlen, so einen Becherhalter reinbauen. Ja, obwohl, das wäre voll die gute Idee. Obwohl das natürlich so eine ganz kleine Kaffeetasse war, die wirklich kaum Inhalt hatte. Ach so. Die müsste man dann so auf so ein Tablett tun, das in dem Stuhl integriert ist. So wie bei manchen Flugzeugen. Genau. Also es gibt ja jetzt meistens diese Klapptische zum aus der Rückenlehne klappen, aber manchmal gibt es auch so in der Business Class so aus den Armlehnen hochfahrbare Tische, die dann über deinen Schoß direkt gehen. Natürlich weißt du das. Ja. Genau sowas könnte man doch auch beim Friseur machen. Ja. Und dann noch die Abdeckung einfach und dann mal, ist dann Kaffee safe. Ja, einfach mal so als Vorschlag jetzt mal kurz überlegen drüber und uns mal schreiben, was ihr von den Vorschlagen. Probier es nochmal. Schnitt. So, einfach mal drüber nachdenken und uns schreiben, was ihr von den Vorschlägen haltet. Und vielleicht auch mal ein paar eigene Vorschläge uns schreiben. Kennt ihr das Problem? Aber es muss tatsächlich eine durchgängige Fläche sein, die auf den Kaffee gelegt wird, weil bei dem Sieb kommen auch diese kleinen Haarstoppeln durch. Da sind ja die ganze Zeit so winzige Fitzel am Rumfliegen und es muss etwas Durchgängiges sein. Ja. Weil als ich dann 5 Minuten später wieder vom Kaffee trinken wollte, war das alles voller Stoppeln, die man gar nicht mehr rausfischen konnte. Und ich so, ja, okay, finde ich jetzt ein bisschen eklig. Und dann hat sie so gesagt, ja, möchtest du einen neuen Kaffee? Ich so, ja, nee, das ist ja dann dumm. Ja, da müsstet ihr mir 5 Kaffees bringen, weil alle 2 Minuten das Ding voller Haare ist. Ja. Das ist aber komisch, ey. Und dann habe ich halt nur den halben Kaffee getrunken, weil das fand sogar ich ein bisschen eklig, dann fremde Haare überall im Kaffee, denen du nicht ausweichen kannst. Auch eigene Haare. Also Haare im Mund ist einfach nicht so nice. Das ist nicht das beste Gefühl, das es gibt. Schreibt mir mal, wie ihr das handelt mit Haare im Kaffee. Zucker im Kaffee. ist heute die Sing-Sendung. Ja, irgendwie erinnert mich jeder Satz, den ich sage, an irgendeinen Scheiß. Ich meine, das habe ich immer, aber ich lasse es selten raus und irgendwie bin ich... Es ist heute noch ein bisschen früh einfach. Es ist heute noch zu früh und deshalb lasse ich es raus. Ja, trink mal deinen Kaffee weiter. Mhm. Ohne Haare. Mhm. Wir haben verschiedene Hörermails bekommen, nämlich ziemlich viele. Aha. Ihr seid so aktiv, das freut mich richtig. Ihr gebt uns so viel Feedback und schreibt uns Geschichten. Bitte weiter so, bitte weitermachen. Das ist richtig, richtig schön. Die meisten Sachen bekommen wir über Instagram, aber die liebe Eva hat gemerkt, wir haben auch eine Mailadresse. Uiuiui. Und sie ist die Erste, die uns tatsächlich eine richtige Mail geschrieben hat. Cool. Richtig cool. Alle anderen schreiben über Instagram, was auch cool ist, aber so eine richtige Mail, das hat immer sowas wie so ein Leserbrief, finde ich. Ja, so offiziell. Ja, das ist nicht so eine Chatterei, sondern so ein Text. Also sie schreibt uns, da ging es um Folge 6, um den Saunabesuch. Da haben wir uns gewundert, dass ein Mann seine kleinen Kinder mit in die Sauna genommen hat, ne? Ja. Weil das hatten wir einfach noch nicht gesehen und du meintest irgendwie, das wäre ja bestimmt verboten. Deshalb hätten wir es noch nicht gesehen. So ja. Unter 18 und so. Ja, ja. Eva schreibt, hallo ihr zwei, ich höre gerade eure 6. Folge, in der ihr von eurem Saunabesuch erzählt und ich wollte kurz Folgendes anmerken. Natürlich ist es prinzipiell nicht verboten, mit Kindern in die Sauna zu gehen. Ich war früher mit meiner Familie jeden Sonntag im Schwimmbad mit einer Sauna und meine Schwester und ich haben uns schon als Kleinkinder in die Sauna gesetzt. Meine Mutter sagte immer, sobald Kinder laufen können, dürfen sie auch mit in die Sauna. Denn dann können sie selbst entscheiden, wann sie wieder rausgehen möchten. Meine kleine Schwester hat dann immer ein großes Tamtam beim Handtuch ausbreiten gemacht, um sich dann endlich hinzusetzen und zu sagen, das ist aber heiß hier und wieder rauszugehen. Da war sie ungefähr 3. Viele Grüße, Eva. Aha. Viele Grüße zurück. Ja, viele Grüße und vielen Dank für deine liebe Mail, Eva. Danke für die Aufklärung, das wussten wir nicht. Ja, tatsächlich. Also ich glaube, ich habe das in meinem Kopf mit, dass man das nicht darf oder so. Weil das vielleicht in einem Schwimmbad so war, wo ich früher als Kind öfters mal war. Das war halt so ein, keine Ahnung, so ein specialiges Kur-Schwimmbad oder so, wo irgendwie nur so, also es war so ziemlich spießig und so halt wie meine Eltern, ne? Grüße. Grüße gehen raus. Zum Glück nicht. Da war das auf jeden Fall so. Also da erinnere ich mich echt noch dran, dass die da kontrolliert haben, dass da keine Kinder in die Sauna gehen. Okay, ja, aber dann liegt es wahrscheinlich da. Das lag bestimmt nur an diesem einen specialigen, spießigen Schwimmbad dann. Mir gefällt auf jeden Fall die Einstellung von Evas Mutter zur Selbstständigkeit von Kindern. Ja, voll. Das erinnert mich irgendwie an meine Mama. So, sobald die laufen können, so. Sollen sie doch machen, was sie wollen. Ja, gibt es irgendwie immer diese eine Story, die meine Mama erzählt, wo ich so gerade so laufen konnte und so eine riesige Treppe dann einfach runtergelaufen bin, weil ich einfach Lust hatte. Und meine Mama ist halt oben stehen geblieben mit ihrer Freundin und hat sich mit ihr unterhalten und die Freundin hat gar nicht so richtig, also meine Mama hat das zwar schon mitbekommen, dass ich die Treppe jetzt runterlaufe, aber hat halt gedacht, ja, wird sie schon hinkriegen. Mhm. Und die Freundin so, also die Anne macht sich jetzt gerade auf dem Weg nach unten, vielleicht solltest du da hinterher gehen. Und meine Mama so, hä, warum kriegt ihr auch hin? Ja. Also, was soll denn passieren? Das ist wahrscheinlich einfach der Grund, warum ich vor nichts Angst habe. Um das jetzt mal küchenpsychologisch aufzudröseln. Ja, okay. Ich wurde einfach immer ins kalte Wasser gestoßen. Ja. Ich wurde nie so überkünstlich ummuttert und duzi-duzi-du. So wie bei unseren Freunden. Oh. Ai, ai, ai, ai. Oh, die haben jetzt Kinder. Es geht los, die Freunde haben Kinder. Und da fällt wirklich, der kleine Junge fällt hin, der irgendwie aber schon laufen kann, aber halt stolpert, steht wieder auf und macht weiter. Und die Mutter geht hin und sagt, oh, da hast du dir jetzt aber wehgetan, oder? Oh, da müssen wir jetzt aber mal wieder reingehen und dir da irgendwie ein Eispäckchen drauf halten. Und da hast du dir jetzt aber wehgetan, oder? Oh, du armes, armes, armes Kind. Ja. Und in dem Moment hat er so drüber nachgedacht und dann plötzlich furchtbar angefangen zu weinen, ja, weil er so gemerkt hat, ja stimmt, da hat sie doch bestimmt recht. Ja. Da habe ich mir jetzt bestimmt ganz doll wehgetan. Hat er aber gar nicht. Richtige Suggestion. Das, und dann ist dieser riesige Ausflug, den wir gemacht haben, draußen dann damit geendet, dass sie ihm eingeredet hat, dass er sich wehgetan hat und wir mussten dann reingehen und ihm Eispäckchen draufhalten. Wo ich so denke, hallo, wir waren doch hier gerade am Spaß haben. Lass das Kind doch auf die Fresse fallen, es wird wieder aufstehen. Ja, voll. Oh Mann, das hat mich so geärgert. Man unterschätzt Kinder auch wirklich. Man unterschätzt auch Erziehung. Ja, ich will mir da gar nicht anmaßen, irgendwelche Erziehungstipps zu geben. Das ist, glaube ich, einiges schwerer, als man sich das vorstellt. Aber man hat halt so eine grundsätzliche Einstellung zu sowas. Ja, das stimmt. Das kriegen die Kinder natürlich dann auch mit. Genau. Und wenn das mal ein Angstpatient wird, ne, würde mich nichts wundern. Dann wissen wir, woran es liegt. Ja. Ich freue mich ja schon wirklich auf den Moment, wo ich mal tatsächlich dann mit ihm reden kann und endlich mal diesen Satz sagen kann: Dich kannte ich schon, da warst du noch so groß. Genau. Ja, man sagt auch irgendwie, dass man erinnert sich nur an Sachen ab 3 Jahre oder so, gell? Da fängt es so an. Das ungefähr. Heißt, der hat keinen Plan, wer wir sind. Ja, nee, also ich glaube gerade weiß er, wer wir sind. Ja, natürlich, im Moment erkennt er uns immer wieder. Aber er wird, wenn wir ihn jetzt nicht mehr sehen, die nächsten 10 Jahre, wird er sich in 10 Jahren nicht mehr erinnern. Das ist richtig, ja. Schon verrückt. Brainfuck. Oh Mann, mir fällt gerade auf, dass wirklich ihr so viel geschrieben habt, was ich alles jetzt gerne vorlesen würde, was wir dann aber wirklich in die nächste Folge verschieben müssten, weil Ruben hier schon auf die unsichtbare Uhr tippt. Ja, also das mache ich auch echt nur, weil sonst wird es ja echt lang, der Podcast, ne? Irgendwann wird's lang. Ja, irgendwann wird's lang. Es wird eh schon immer länger, als wir vorhaben. So. Ja, wir haben halt auch noch ganz viel Feedback bekommen zur 7. und 8. Folge. Das kommt dann in der 10. Folge. Oh Mann. Okay, dumm. Vielleicht müssen wir einfach schneller reden und Sachen schneller abarbeiten und nicht so viel rumschwafeln. Okay, wir machen jetzt ganz schnell. Willst du noch was vorlesen? Nee, das ist jetzt doof. Okay. Haben wir denn auch eine Sexstellung der Woche noch? Auf jeden Fall. Ich habe die dieses Mal rausgesucht. Nächstes Mal bist du dann wieder dran. Voll gern. Ich habe voll die lustige Liste gefunden schon. Das ist wahrscheinlich genau die gleiche, die ich gefunden habe. Kann schon sein. Okay, Ruben. Die Sexstellung dieser Woche heißt der Brückenpfeiler. Ach du Scheiße. Und ich kann dir jetzt schon mal sagen, dass, falls wir das testen sollten, ja, es nicht klappen wird. Oh je. Also der Brückenpfeiler, okay. Also, meine erste Vermutung wäre, dass es irgendwas mit der Figur Brücke zu tun hat. Ist das so? Ja, mit dieser Turnübung. Genau, die Turnübung Brücke. Okay, das ist schon mal scheiße. Weil du das nicht machen kannst. Die kann ich nicht gut. Ich kann Was heißt, du kannst sie nicht gut? Nicht gut bis gar nicht. Du kannst sie 0,0. Aber ich übe, ab und zu. Du kannst die ohne die Arme. Die halbe Brücke kann ich ganz gut, ja. Aber das ist aber auch nicht schwer, da muss man einfach nur den Pimmel hochdrücken. Ja, genau. Okay, also ich mache die Brücke oder ich versuche die Brücke zu machen und dann steht oben der Brückenpfeiler. Stimmt, deshalb heißt es so. Das habe ich doch gar nicht verstanden. Ja, klar, ist das so. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum Brückenpfeiler? Ja, also, oder? Ist ja, schon natürlich, so. Natürlich. Und dann setzt du dich da drauf. Und muss ich noch sagen, wie rum? Ja. Gesicht zu meinem Gesicht. Ja. Ja. Was unten ist, aber... Ja. Ja, ich weiß, was du meinst. Ne? Der, soll ich den vorlesen? Ihr jetzt nicht seht. Ich lese mal vor. Ja, lies vor. Die Stellung ist nur für gelenkige Männer geeignet. Eieiei. Da sie sonst schnell anstrengend wird. Wirklich? Nee, das ist doch Schwachsinn gerade, wirklich. Er macht eine Brücke. Sie setzt sich auf ihn und bewegt ihr Becken sanft hin und her. Eieiei. Körpergröße und Gewicht der beiden Partner müssen zusammenpassen, damit es nicht zu Brüchen und Krämpfen kommt. Gut, dass sie es nochmal sagen. Stell dir vor, so ein ganz kleiner Mann, so eine riesige Frau. Oh je. Ist einfach Brücke kaputt. Kommst du klar? Nee. Oh, die Vorstellung in meinem Kopf war gerade so wunderschön. Okay. Leute, wir müssen natürlich nochmal anmerken, dass das nicht homophob gemeint ist von uns, wenn wir von Sexstellung reden und es direkt mit heterosexuellem Sex zwischen Mann und Frau assoziieren. Genauso gut kann ein Mann auf dem Brückenpfeiler sitzen. Das kann er tun. Aber lesbische Sexpraktiken werden wir jetzt hier nicht vorstellen, weil das total unauthentisch wäre, weil wir wenig Praxiserfahrung damit haben. Wenig bis keine. Genau, deshalb reden wir einfach darüber, wovon wir Ahnung haben, so wie das die meisten Leute machen sollten. I got you. Oh, ich bin total im Arsch. Soll ich jetzt noch einen Tipp der Woche sagen? Ja, okay. Bitte, gib noch einen Tipp der Woche. Ich bin gerade wieder in der musikalischen Phase, als ich 13 war oder 14 oder 12 oder 15. Okay. Oh Mann. Okay. So ab 11 habe ich angefangen, so Sachen zu hören, halt auch wegen der großen Schwester und so. Und von diesen ganzen, vor allem deutschen Indie-Sachen, werde ich jetzt euch ein paar Sachen empfehlen in den nächsten Folgen, weil ich da wieder voll drin bin und wieder voll nostalgisch darauf zurückblicke. Und wir haben neulich im Auto gesessen und das erste Album von Fertig Los gehört. Stimmt. Ich guck mal, ist es das erste Album? Google ist ein Freund. Google ist ein Freund. Ja, die haben nur zwei Alben und das ist das erste von 2007. Das Herz ist ein Sammler, heißt es. Und das habe ich ziemlich viel rauf und runter gehört. Besonders die Lieder Ein Geheimnis und Sie ist in mich verliebt. Auch wenn es keiner sieht, ich habe es mitgekriegt. Sie ist in mich verliebt. Ja, geiler Song, geiles Album. Macht richtig viel Laune, wenn man irgendwo lang geht, dann läuft man nicht mehr, sondern rennt man. Und so kommt man schneller ans Ziel. Also hört euch das mal an. Sag nochmal, wie die Band heißt. Fertig los. Ist ganz schön auch kitschig und ein bisschen pathetisch, aber ich fand's gut damals. Voll. Das war auch noch die Zeit, wo irgendwie deutsche Indie-Musik klar ging. Ja, von 2000 bis 2010 wurde sehr viel toleriert. Und es sind aber auch echt geile Sachen entstanden, muss man sagen. Genau. Cool. Ja, hört euch das mal an. Schaut euch mal den Tatortreiniger an. Stimmt, da war was. Da war was. Und ich zeichne gleich noch hier ein kleines Brückenpfeiler. Ja. Kunstwerk der Woche. Ich bin mal richtig gespannt, wie du es schaffen möchtest, diese Stellung der Brücke beim Mann zu zeichnen. Weiß ich schon genau, ist ja auch viel einfacher jetzt. Ich muss noch nicht mal ein Bett zeichnen. Ich zeichne einfach einen Boden. Weißt du, wie ein Boden bei mir aussieht? Ist ein Strich. Ja, weißt du, wie Arme bei dir aussehen? Auch ein Strich. Wie eine Mischung aus Zombie und Freddy Krüger. Ganz ehrlich, als ich das hochgeladen habe, dachte ich so, was hat die Frau denn da für Äste an ihrem Körper? Sind es einfach so zwei Striche mit so Freddy Krüger Clown dran? Und ich so, fand es richtig unheimlich plötzlich. Oh, naja, besser das als keine Arme wie der Mann. Der Mann hatte keine Arme und die Frau hatte keine Brüste. Vielleicht waren es einfach sehr flache Brüste. Genau, bleiben wir mal dabei. So hab ich's mir gedacht. Okay, cool. Ja, dann. Was ist Outro eigentlich mit unserem Outro heute? Alter, ganz vergessen. Ja. Wir haben so ein tolles Outro diese Folge. Ja, was haben wir denn? Oh, ich komme jedes Mal, wenn ich das höre. Ich habe mir das schon 20 Mal mindestens angehört. Wenn so, das mal langt. Ey, wenn das mal langt, ne? Ich habe sie ganze Zeit aufgespielt. So sexy habe ich selten jemanden sprechen hören. Und zwar ist das die liebe Georgina. Und sie macht unser Slowakisch-Outro. Alter, also sie ist, glaube ich, auch Muttersprachlerin und spricht das so unglaublich heiß. Wow, also ich muss unbedingt Slowakisch lernen, Alter. Das war Slowakisch. Ich so, ja, das war Slowakisch. Geil, es ist es, ich freue mich schon. Ich freue mich mega. Also bitte, gebt der Georgina Liebe, indem ihr sie mir schreibt und ich sag's ihr dann. Zeigt ihr, wie sexy sie ist. Ja, und wir hören uns in der nächsten Folge, liebe Freunde. Habt euch lieb. Dvojčlenná domácnosť, tu a náruben, podcast z manželskej postele. Das war Slowakisch.